Die haarsträubenden Fälle des Philip D. Heute das andere Leben. Erster Teil. Ich benötigte eine Tonne gemahlene Kaffeebohnen, um einigermaßen wach zu werden. Es war Sommer, aber entweder hatte sich die Frühjahrsmüdigkeit noch nicht verzogen oder mein Schlafrhythmus gehorchte seltsamen Gesetzen. Einmal lag ich stundenlang wach, ein andermal schlief ich wie ein Stein und träumte davon, stundenlang wach zu liegen. Dementsprechend fühlte ich mich auch, als meine neue Klientin mein Büro betrat. Sie hieß Lüscher und sie sah aus, als hätte ihr eine Kosmetikfirma ein paar Restposten angedreht. Ich bin ermordet worden. Und ich dachte, das sei nur schlechtes Make-up. Ich bin hergekommen, um Sie zu engagieren. Blöde Sprüche kann ich mir auch am Radio anhören. Das ist kein Radio, das ist Maloney Live. Millionen warten darauf, eines Tages mein Büro zu betreten und von mir niedergemacht zu werden. Ich habe Besseres zu tun. Ich muss meinen Mörder finden. Gar nicht einfach bei der Hitze draußen. Haben Sie nichts gegen Ihren Sonnenstich unternommen? Ich bin normal. 100%ig. Ich gehe einfach ein bisschen weiter als andere Menschen. Mich faszinieren Grenzbereiche. Aha. Dann haben Sie sich zu Testzwecken umbringen lassen und wissen jetzt nicht mehr, wer Sie ins Jenseits befördert hat. Ich habe eine Rückführung gemacht in mein früheres Leben. Da sah ich meine eigene Ermordung. Leider sah ich den Täter nicht. Er kam von hinten. Und wo geschah das alles? Bei Myrta Kluge. Sie ist Expertin im Rückführen. Übernehmen Sie den Fall? Ich weiß nicht so recht. Wer waren Sie in Ihrem früheren Leben? Vielleicht Julius Cäsar? Das weiß ich nicht. Aber den Kleidern nach zu urteilen, die ich trug, muss es in den 50er Jahren gewesen sein. Nicht schlecht fürs Erste. Was haben Sie in Ihrem früheren Leben gemacht? Wo haben Sie gelebt? Das weiß ich nicht. Das heißt, doch, ich bin mir sicher, dass es hier in dieser Stadt geschah. Und ich bin mir sicher, dass es Winter war. Das ist immer noch sehr wenig. Haben Sie schon daran gedacht, dass Ihr Mörder vielleicht längst tot ist oder eine Gefängnisstrafe abgesessen hat? Das glaube ich nicht. Es ist meine Aufgabe, meinen Mörder zu finden. Und Sie können mir dabei helfen. Sie blätterte mir ein paar Hunderte auf den Tisch. Ich fand die Frau ziemlich seltsam. Doch der Sommer brachte es so mit sich, dass die meisten meiner potenziellen Klienten in den Ferien waren und die anderen sich Zeit ließen, mich aufzusuchen. Ich bedankte mich bei der Ermordeten für den Auftrag und machte mir mit den Hunderten einen gemütlichen Tag. Schließlich landete ich bei Myrta Kluge, der Frau, bei der man noch viel älter wurde, als man eh schon war. Ja, ich mache Rückführungen. Ist zurzeit sehr in. Die meisten Leute reißen sich darum zu erfahren, wer sie früher einmal waren. Vermutlich deshalb, weil sie keine Ahnung haben, wer sie heute sind. Ich glaube nicht an den Blödsinn. Und trotzdem verdienen sie ihr Geld damit. Nur glaubt einer, der beim Fernsehen arbeitet, den Blödsinn, den er verzapft? Die verdienen aber auch eine Menge Kohle damit. Da haben Sie auch wieder recht. Was aber geschieht mit Ihren Patienten? Was sehen Sie für Szenen? Alles nur Einbildung? Wunschdenken. Das ist doch wie mit den Drogen. Wenn Sie keine Halluzinationen haben wollen, funktioniert es meistens auch nicht. Und umgekehrt. Wer will, kriegt, was er will. So einfach ist das. Ich habe gelesen, dass es Leute gibt, die plötzlich andere Sprachen sprechen können, wenn sie zurückgeführt werden. Ja, gelesen habe ich das auch schon. Aber wo sind diese Leute? Vergessen Sie den Blödsinn. Eine Ihrer Patientinnen glaubt, ihre eigene Ermordung erlebt zu haben. Frau Lüscher? Die hat einen Dachschaden. Ihr Vater hat früher Drogen genommen. Der wollte mal wie Mick Jagger werden. Heute sieht er zwar genauso alt aus, aber berühmt geworden ist er nicht. Aber die Drogen haben wohl sein Erbmaterial geschädigt. Sie erzählte mir von anderen Patienten, ohne Namen zu nennen, die ebenfalls einen Erbschaden wegen Drogenkonsums ihrer Eltern davongetragen hatten. Schließlich offenbarte sie mir auch noch, dass sie eine Arbeit darüber geschrieben hatte, die leider noch immer keine Anerkennung fand, weil ein paar Ärzte dies verhinderten. Ich besuchte Herrn Löscher, den Mann, dessen Erbmaterial in meiner Klientin steckte. Bei ihm traf ich auf einen jungen Mann, der auch nicht dringend von erstklassigen Genen profitiert hatte. Ach was, alles Humbug. Diese neunmal Kluge, ja, jawohl, so nenne ich Frau Kluge, diese neunmal Kluge versucht bloß, meine Tochter gegen mich aufzuhetzen. In Tat und Wahrheit ist es so, dass ich nur ganz selten Drogen genommen habe. Meine Tochter, er hat Probleme, mit dem Leben klarzukommen. Das liegt aber nicht an mir. Sie ist ohne Mutter aufgewachsen. Aber meine Tochter ist nicht blöd. Sie ist einfach nicht lebenstauglich. Sonst hätte sie sich auch nicht in diesen Trottel hier verliebt. Was? Ich bin kein Trottel. Ich bin Autoverkäufer. Ich kenne alle Marken. Fragen Sie mich nach einem Modell und ich nenne Ihnen sofort alle Einzelheiten. Dann nennen Sie mir die Einzelheiten zu Frau Löscher. Löscher, ja. Ist das ein Volkswagen? Er meint Helen, meine Tochter. Die Frau, die sich aus welchen Gründen auch immer in dich verliebt hat. Helen? Ja, aber Helen ist doch kein Auto. Vielleicht war sie in einem früheren Leben einmal ein Ferrari. Ferrari, welches Modell? Den Testarossa? Möchten Sie mehr über ihn wissen? Haben Sie einen Moment Zeit? Also über Ferrari könnte ich Ihnen stundenlang erzählen. Glücklicherweise rettete mich das Klingeln vor dem Autoverkäufer. Ich wagte nicht danach zu fragen, welches Serienmodell ihm die Gene mit auf den beschwerlichen Lebensweg gegeben hatte. Wenig später stand ein Mann in Löschers Haus, der ebenfalls nicht mit vorzüglichem Genmaterial gesegnet worden war. Na, Maloney, haben Sie wieder fleißig Polizeifunk abgehört? Oder hat Sie Ihre Intuition direkt in den nächsten Mordfall geführt? So etwas soll ja vorkommen. Auch Kaninchen haben Intuition. Weshalb sollten Amalonis keine haben? Tolle Ansprache. In Amerika hat man übrigens die Gehirne von toten Polizisten untersucht. Wissen Sie, was man anstelle des Gehirns gefunden hat? Kleine Zettelchen, auf denen stand, denken nicht vergessen. Was soll der Auftritt? Was will der Mann? Ist der tatsächlich Polizist? Polizist? Echt? Was für einen Dienstwagen fahren Sie? Diese Frage dürfte ihn intellektuell überfordern. Intellekt überfahren? Was meint er damit? Ist das strafbar? Halt den Mund. Eigentlich wollte ich es Ihnen schonend beibringen. Ihre Tochter, sie wurde angeschossen. Angeschossen? Das ist ja grauenhaft. Also eigentlich mehr als nur angeschossen. Sie wurde erschossen. Erschossen? Das ist ja noch viel grauenhafter. Erschossen? Echt? Mit was für einem Modell? In Waffen kenne ich mich nämlich auch aus. Helen ist tot, begreifst du das nicht? Es dauerte tatsächlich eine Weile, bis er begriff. Als es soweit war, brach er zusammen. Der Vater meiner Klientin hielt sich tapfer, während der Polizist sich danach erkundigte, in welchem Verhältnis ich zur Trauerfamilie stand. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das andere Leben. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das andere Leben. Zweiter Teil. Was bisher geschah. In Malonys Büro taucht Frau Löscher auf, die eine Rückführung gemacht hat und dabei feststellte, dass sie schon einmal lebte bzw. starb. Sie möchte, dass Maloney den Mörder findet, der ihr früheres Leben beendet hatte. Da sie nicht weiß, wer genau sie in ihrem früheren Leben war, richtet sich Maloney darauf ein, sinnlos zu ermitteln und sinnlose Resultate abzuliefern. Tatsächlich glaubt niemand so recht an die Geschichte von Frau Löscher, nicht einmal die Therapeutin, welche die Rückführung mit ihr machte. Eine überraschende Wendung erlebt der Fall, als Maloney erfährt, dass seine Klientin erschossen wurde. Ein paar Beruhigungspillen später standen und saßen wir noch immer im Haus des Vaters meiner Klientin. Die Mitteilung des Polizisten, dass meine Klientin unmittelbar vor meinem Büro ermordet worden war, stimmte mich auch nicht gerade heiter. Schließlich hat es niemand gerne, wenn vor seiner Haus- oder Wohnungstür Leichen herumliegen. Entsetzlich. Und du, Trottel, warst die ganze Zeit hier, statt dass du dich um Helen gekümmert hast. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin Autoverkäufer und kein Hellseher. Helen war Hellseherin. Sie hat ihren eigenen Tod vorausgesehen und niemand hat ihr geglaubt. Das ist interessant. Die Tote war also hellsichtig. Sie glaubte, schon einmal gelebt zu haben. Und in ihrem früheren Leben ebenfalls ermordet worden zu sein. Manche Leute haben eben immer Pech. Üble Sache, Maloney. Ich persönlich glaube ja nicht an diese Reinkastration oder wie das heißt. Aber meine Frau ist ganz begeistert davon. Sie möchte unbedingt noch einmal wiedergeboren werden. Das erstaunt mich nicht. Wahrscheinlich freut sie sich Tag und Nacht auf ein zweites Leben. Ohne sie. Wie war das mit diesen Vorahnungen? Hat die Tote gesagt, dass sie sterben wird? Nein. Sie glaubte, schon einmal gestorben zu sein. Das ist doch ganz normal. Wer wiedergeboren wird, muss schon einmal gestorben sein. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches entdecken. Sie hat es geahnt. Sie hat den Mord gesehen. Wir hätten ja glauben müssen. Nie wieder wird es so sein wie vorher. Helen lebt nicht mehr. Oh, verzeih mir, Helen. Bitte verzeih mir. Seine Leistung war reif für eine dieser erbärmlichen Tränenshows im Fernsehen. Ich verließ die fröhliche Runde und ging zurück in mein Büro. Kein Mörder lauerte mir auf und keine Leiche störte meinen Schlaf. Am nächsten Morgen reiste ich nicht im Zuge, dafür besuchte ich Frau Kluge. Das ist tragisch, damit konnte niemand rechnen. Ist sie überfallen worden? So wie es aussieht, ist ihr jemand gefolgt und hat wohl gesehen, dass sie in meinem Büro war. Werden alle Leute, die in ihr Büro kommen, erschossen? Ich wüsste ein paar, die ich Ihnen liebend gerne vorbeischicken würde. Ich kann keine Garantien geben. Das ist wie bei Ihnen, wo es auch keine Garantie gibt, sich selber als Kleopatra in einem früheren Leben wieder zu begegnen. Na, fangen Sie nicht schon wieder damit an. Ich höre auf damit. All dieser esoterische Mist kann mir gestohlen bleiben. Ich könnte ein Vermögen damit machen. Hokus Pokus verkauft sich am besten. Was ist wirklich geschehen? Was hat Frau Lüscher bei Ihnen erlebt? Nichts Besonderes. Ich habe nicht einmal sexuelle Kontakte zu meinen Patientinnen, auch wenn das zurzeit mega in ist. Wieso war Frau Lüscher so sehr davon überzeugt, schon einmal gelebt zu haben? Ja, sie hat sicherlich bei der Rückführung etwas erlebt, das sie verdrängt hat. Aber nichts aus einem anderen Leben, vermutlich ein Kindheitserlebnis. Sie ist also in ihrer Kindheit schon einmal ermordet worden. Eine bessere Erklärung haben Sie mir nicht zu bieten. Doch, die habe ich. Es ist durchaus möglich, dass sie in ihrer Kindheit Zeugin eines Mordes wurde und sich bei der Rückführung in die Rolle des Opfers versetzte. Die Person muss ihr sehr nahe gestanden haben. Weshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Ich habe schon einiges erlebt. Menschen können sich eine Menge einbilden und ausdenken, ohne dass sie es selber merken. Zu mir kommen Leute, die einen echten Dachschaden haben. Leute, die von Therapie zu Therapie wandern. Leute, die gar nicht mehr leben können ohne Therapie. Wenn ich alles immer ernst nehmen würde, was diese Leute bei mir erleben, dann könnte ich mich gleich aus dem Fenster stürzen. Sie zeigte lächelnd auf den Balkon ihrer Parterre-Wohnung. Wir unterhielten uns noch eine Weile, bis einer ihrer Patienten klingelte. Ein Mann, der es nicht wagte, seinen Blick vom Fußboden aufzurichten. Er hatte sich schon so daran gewöhnt, mit hängendem Kopf zu gehen, dass er nicht einmal mit mir zusammenstieß, als er an mir vorbei direkt auf das Sofa zusteuerte. Frau Kluge lächelte gequält und ich verließ ihre Praxis und besuchte Herrn Lüscher, der noch immer mit dem trauernden Autoverkäufer zusammen war. Die Polizei hat den Mörder noch nicht gefunden. Die werden auch niemanden finden. Denen ist es doch egal, wer Helen getötet hat. Aber ich werde sie rächen. Ich werde eine lange Blutspur in dieser Stadt hinterlassen. Das könnte Ihnen so passen. Ach, lassen Sie ihn ruhig quasseln. Er ist viel zu blöd, um jemanden umzubringen. Bin ich nicht. Ich weiß ganz genau, wo man zudrücken muss. Ich bin sicher, dass Helen überfallen wurde. Heutzutage ist niemand mehr sicher in der Stadt. All die drogensüchtigen Ausländer und Rollbrettfahrer bedrohen uns tagtäglich. Hatte sie Geld bei sich? Vielleicht wurde sie vergewaltigt Oh, meine arme Helen. Sie wurde nicht vergewaltigt, sie wurde nur erschossen. Lebt eigentlich ihre Mutter noch? Mutti? Ja, aber klar. Ja, ich bringe ihr jede Woche meine Wäsche. Oh, sie ist die beste Mutti, die man sich vorstellen kann. Möchten Sie ein Foto von ihr sehen? Im Bikini? Er meint nicht deine Mutter, er meint Helens Mutter. Helen hatte keine Mutter. Auch keine Leihmutter. Also ich würde meine Mutter niemanden ausleihen. Das darf doch nicht wahr sein. Doch endlich die Klappe! Sie wurde ermordet, als Helen noch ganz klein war. Blödsinn. Kein Mord. Sie ist gestürzt. Unglücklich gestürzt. Sie hat getrunken. Also Frauen, die trinken, kann ich überhaupt nicht leiden. Helen hat nie getrunken. Sie sagte immer, was sagte sie? Das Leben ist besoffen auch nicht besser. Glauben Sie, dass es etwas bringt, wenn ich so etwas wie ein Kopfgeld ausstelle für denjenigen, der mir den Mörder meiner Tochter frei Haus liefert? Ich bin eigentlich gegen jede Gewalt, aber ab und zu darf man sich ja eine Ausnahme machen, finden Sie nicht? Ich zeigte ihm meine Faust und erklärte ihm, wie aus dem leichten Zucken ein faustdicker Schlag werden konnte. Leute wie Löscher und der dämliche Autoverkäufer reizen unsereins bis aufs Blut. Ich verließ die Wohnung und ging zurück in mein Büro. Mein Magen knurrte und mein Schädel brummte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, hinlegen und dösen. Als es mir danach immer noch nicht besser ging, fluchte ich laut über alles, was mir gerade einfiel. Und das war eine ganze Menge. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das andere Leben. Zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das andere Leben. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Lüscher glaubt, dass sie in einem früheren Leben ermordet worden ist und ihr Mörder noch frei herumläuft. Maloney ermittelt nur widerwillig, da er Frau Lüscher nur für bedingt zurechnungsfähig hält. Doch als seine Klientin in unmittelbarer Nähe seines Büros erschossen aufgefunden wird, beginnt er, die wahren Hintergründe des Mordes zu entwirren. Dabei hilft ihm eine Psychologin, die glaubt, dass Frau Lüscher in ihrer Kindheit Zeugin eines Mordes geworden ist. Tatsächlich erfährt Maloney, dass die Mutter von Frau Lüscher vor langer Zeit nach einem unglücklichen Sturz verstarb. Bei der Polizei dauert es ein paar Stunden, bis die Akten über den Tod von Frau Lüschers Mutter im Archiv gefunden wurden. Eine dicke Staubschicht lag über den vergilbten Papieren, die zudem mit kaum leserlichen, handschriftlichen Notizen ergänzt. Üble Sache, Maloney. Die Frau ist angeblich betrunken gewesen und ausgerutscht. Verdachtsmomente gegen ihren Mann lagen zwar vor, aber er hatte ein einwandfreies Alibi. Die Sache ist längst verjährt. Was wollen Sie also mit dieser verstaubten Leiche? Sie könnte der Schlüssel zum Mord an Helen Lüscher sein. Das bezweifle ich, Maloney. Wir waren nämlich nicht untätig. Die Waffe lag in unmittelbarer Nähe der Leiche. Das ist aber noch nicht alles, Maloney. Die Waffe gehörte Helen Lüscher. Und was schließen Sie daraus? Oder überlassen Sie das Denken Ihren Laborratten? Entweder hat diese Helen Lüscher Selbstmord gemacht. Oder die Waffe ist irrtümlich losgegangen. Ein Unfall, das kommt vor. Das darf doch nicht wahr sein. Ihre Kombinationsgabe ist unübertroffen. Wer macht schon auf offener Straße Selbstmord? Oder wer spielt, während er aufs Tram wartet, mit der Knarre herum, bis sie losgeht? Nichts ist unmöglich, Maloney. Die Welt ist voller Rätsel. Denken Sie nur an die UFOs. Weshalb haben Sie die Ermittlungen im Mordfall Lüscher nicht eingestellt, wenn Sie es für einen Unfall halten? Ganz einfach. Es gibt ein kleines Problem, das wir noch nicht erklären können. In der Leiche haben wir 3 Kugeln gefunden. Das spricht gegen einen Selbstmord. Es spricht auch gegen einen Unfall. Aber vielleicht finden wir noch eine Erklärung. Man muss nur suchen, Maloney. Da findet man auch etwas. Steht auch so in der Bibel. Wer findet, hat auch gesucht, steht da. Oder so ähnlich. Ehe er mir auch noch den Rest der Bibel verunstaltet zitieren konnte, überredete ich ihn zu einem kleinen Ausflug. Zuerst beschatteten wir den Autoverkäufer, der frisch frisiert und federne Schrittes durch einen Park marschierte und dabei nach etwas Ausschau hielt. Ich weiß nicht, Maloney. Ist das ein Spanner? Am Nachmittag? Weshalb muss ich mir das ansehen? Oje, jetzt verschwindet er in einem Gebüsch. Er oder Helen Lüschers Vater verschweigen etwas. Da bin ich mir sicher. Was soll uns der junge Mann verschweigen? Dass er sich gerne in Gebüschen versteckt oder sich vor Heuschrecken entblößt. Dafür bin ich nicht zuständig. Das ist ein Fall für die Sitte. Da, sehen Sie. Er hat einen kleinen Feldstecher dabei. Also doch ein Spinner. Einen Spanner. Aber was spannt er denn? Da drüben hattest du nur Kinder und Mütter. Deswegen braucht er doch nicht in den Park zu gehen. Sehen Sie die Mutter? Ganz außen. Auf der Parkbank. Na klar, sieh still, dir Baby. Das darf doch nicht wahr sein. Dieses Ferkel. Dem werde ich eins aufs Rohr geben. Aus Fernrohr, meine ich. Er eilte auf das Gebüsch zu und mähte es mit seinen Armen nieder. Der Autoverkäufer erschien winselnd und jammernd, den Feldstecher hatte er fallen lassen. Der Polizist belehrte ihn über seine Rechte, während er die linke fasste und mit einer Handschelle versah. Ich bin doch kein Schwerverbrecher, ich doch nicht. Ich mache den Frauen nichts, ich schaue nur. Das sagen alle. Zuerst schauen sie, dann morden sie. Und schließlich beschweren Sie sich über zu viel Polizeigewalt in der Stadt. Sagen Sie uns alles, was Sie über den Mord an Ihrer Freundin wissen, und wir lassen Sie laufen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich lasse niemanden laufen. Dieser Mann ist ein Ungeheuer, ein Perversling. Hilfe, er will mich umbringen. Gestehen Sie. Aber ich weiß nicht. Das wissen wir schon. Aber auch Dummköpfe haben manchmal eine Eingebung, die uns bei den Ermittlungen weiterhilft. Herr Lüscher glaubt, dass die Schwester seiner ermordeten Frau etwas mit dem Mord zu tun hat. Und wieso glaubt er das? Weil er ihr Helens Waffe ausgeliehen hat. Sie fühlte sich bedroht, weil in ihrer Nachbarschaft immer wieder eingebrochen worden ist. Darf ich jetzt nach Hause? Das dürfen Sie nicht. Sie sind ein öffentliches Ärgernis. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie in eine Klinik steckt. Der Autoverkäufer protestierte. Es dauerte beinahe eine Stunde, bis ich den Polizisten davon überzeugt hatte, dass wir Wichtigeres zu tun hatten, als uns um den lüsternen Spanner zu kümmern. Herr Lüscher und die Schwester seiner verstorbenen Frau waren gerade dabei, schmutzige Wäsche zu waschen. Ich wollte sowieso gleich zur Polizei gehen. Das wolltest du nicht. Du wolltest mit mir nach Florida. Ich verhafte sie wegen Mordes. Alle beide. Das geht nicht. Ich habe ein Alibi. Wie damals? Wie schaffen Sie das bloß? Ich habe nie jemanden umgebracht. Das stimmt. Er hat mich dazu benutzt. Ich war sein Werkzeug. Wie ein Werkzeug sehen Sie aber nicht aus. Was genau ist damals geschehen? Margret war in mich verliebt. Sie wusste natürlich, dass ihre Schwester trank und dass ich nicht glücklich mit ihr war. Das wusstest du doch, oder? Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Ich habe es nur für dich getan, für uns. Aber dann wolltest du nichts mehr von mir wissen. Und weshalb musste Helen Lüscher sterben? Helen war Zeugin des Mordes an meiner Frau. Sie hat es verdrängt. Als sie mir diese Reinkarnationsgeschichte erzählte, wusste ich natürlich, was sich dahinter verbarg. Sie hat es auch Margret erzählt. So war es doch, oder? Was hätte ich tun sollen? Ich ging ihr nach, ich beobachtete sie. Ich sah, wie sie zu ihnen ging. Privatdetektiv. Da wusste ich, was es geschlagen hatte. Ich wollte mit ihr reden, ich wollte sie ausreden. Aber seltsamerweise begriff sie, während ich mit ihr redete, plötzlich, was tatsächlich damals geschehen ist. Warum hatten Sie die Waffe dabei? Ich trage sie immer bei mir. In dieser Stadt ist man sich seines Lebens nicht mehr sicher. Das stimmt doch, oder? Vor allem dann, wenn man Leuten wie Ihnen begegnet. Ich weiß nicht, Maloney. Einer ist ein Spanner, der andere stiftet zum Mord an. Und dann diese Frau, die zwei Leute umgebracht hat und hier seelenruhig Wäsche wäscht. Ich muss doch saubere Wäsche haben für den Prozess. Ich möchte einen guten Eindruck machen. Vielleicht komme ich sogar im Fernsehen. Sie kam tatsächlich im Fernsehen und machte einen vorzüglichen Eindruck. Seit O.J. Simpson in seinen Maßanzügen die Geschworenen begeisterte und albern lächelnde Topmodels zur Hauptsendezeit über die Bildschirme trippelten, versuchten auch ganz gewöhnliche Verbrecher wie Lagerfelds Modebrigade aufzutreten. Irgendwann werden die Illustrierten dazu übergehen, die Mörder nach ihrer Garderobe zu beurteilen. Mir kann das egal sein. Ich habe Wichtigeres zu tun, als Schundhefte zu lesen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das andere Leben, dritter und letzter Teil.